Ist niemand zurückgeblieben. Weil das hört sich jetzt auch so an, so viele Menschen waren auf der Flucht, dann seid ihr nach Kurdistan und da die Menschen haben auch ins autonome Gebiet, da die Menschen haben auch Angst bekommen, dann werden das Genau, immer mehr. genau, genau. Wir waren dann 18 Tage in einem unfertigen Gebäude mit meiner Familie und unseren Nachbarn, die am Anfang an bei uns waren. Und mit Hilfe von also von der Freund von meinem Vater, sind wir dann in die Gebirge von der Türkei dann gefahren. Und ab da sind wir zu Fuß in die Türkei dann. Es hat mehr als einen Tag, also so ungefähr 28 Stunden zu Fuß gedauert, bis wir dann in der Türkei waren. Und dann, als wir da waren, dann haben die uns mit Busse in eine Stadt gebracht, in Stadt Batman gebracht. Wir waren dann da, Das waren irgendwelche genau, Hilfsorganisationen, oder? UNICEF-Organisation. Dann waren da 4 Monate, dann so in einem Saal, wo einfach wir uns mit so, wir haben Decken so uns gegrenzt. Es gab ja keinen Platz und wir haben auch Essen von Organisationen und so bekommen. Meine Eltern, 2 Geschwister und ich, waren wir 5 Monate da. Und 5 von meinen Geschwistern haben sich entschieden, nach Deutschland zu kommen. Deswegen waren die so ungefähr 2 Monate nur in Stadt Batman. Dann haben die sich auf den Weg gemacht, nach Deutschland zu kommen. Die waren 4 Monate auf dem Weg, bis sie nach Deutschland geschafft haben. Und wir, nach 5 Monaten, sind wir dann in einem Flüchtlingslager gebracht, in Nisibin. Das war auch in der Nähe von Syrien. Also die Grenze konnte man von Syrien sehen. Die Grenze zwischen Türkei und Syrien. Genau, und wir waren mehr als ein Jahr in einem Flüchtlingslager. Ich musste dann oder konnte zur Schule gehen, aber die Schule war auch im Flüchtlingslager. Die Lehrer war, also die Schule war allgemein inoffiziell. Also wir haben keine Bücher bekommen oder so. Nur einfach, dass die Kinder dann nicht die ganze Zeit im Zelt sind, ja, und eine Beschäftigung haben. Okay, war das sozusagen selbst organisiert von den Geflüchteten selber, Genau, dass da eine Schule für die Kinder war? genau, genau. Okay. Nur die Lehrer haben ein Buch für sein Fachbuch, jeder Lehrer hat für sein Fach ein Buch bekommen und wir nicht natürlich. Wir haben selber dann für uns Hefte und so gekauft und durften dann sozusagen zur Schule gehen. Da hat mein Bruder auch gemacht, der war Student, Soziologiestudent. Der hat angeboten bekommen, dass er dann die 1. Klasse bis zur 3. Klasse dann versucht zu unterrichten. Hat er auch eingemacht. Also ein Jahr im Flüchtlingslager hat er die Grundschule Kinder dann unterrichtet. Okay, ja toll. Ja. Ja. Ja, das habe ich mich eben gefragt. Was macht man in einem Flüchtlingsheim oder Flüchtlingslager? Was für Möglichkeiten hat man? Ihr habt Geld bekommen, um Hefte zum Beispiel zu kaufen? Jede Person hat, glaube ich bin nicht sicher, aber für einen Monat so 50 Lira, so für ungefähr so 50 Euro bekommen. Jede Person in der Familie. Genau. Und das Essen und so mussten wir auch dann alles kaufen selber. Ich bin dann jeden Tag zur Schule gegangen und da habe ich auch Türkisch gelernt zum Beispiel. Ich war fleißig dabei, auf jeden Fall. Ich habe versucht, dann Türkisch zu lernen. Meine Schwester konnte so ein bisschen Türkisch. Dann haben wir so versucht, zusammen zu lernen. Und ich hatte ein Wörterbuch dabei, habe ich sie immer so ausgefragt. Und in der Schule hatte ich ein paar Stunden in der Woche Türkisch als Unterricht gehabt. Ja. Okay, aber die Menschen in dem Flüchtlingslager, das waren Kurden und Jesiden. Das waren nur Jesid. Das waren Das nur war so Jesiden. ungefähr 4000 Jesid. Oh. Genau, nur Jesid. Warum Warum war das so, nur Jesiden? Weil du meintest ja aus den kurdischen Gebieten, die Menschen hatten auch Angst und Weil seid mit euch geflüchtet. in kurdischen Gebieten waren auch Jesiden, wo wir waren, waren auch Jesiden, nur Jesiden. Aber weil die Situation so angespannt war, wollten die fliehen. Nicht so einfach, dass die angegriffen wurden, sondern einfach, weil wir da waren und es ist einfach, die haben sich, nachdem sie uns dann gesehen haben, haben sie sich unsicher gefühlt und haben gesagt, ja. Es hilft ja und wer weiß, was morgen dann mit uns passiert. Wir mussten fliehen und die wussten, was die mit dir sie, dass die extra eigentlich nach Shingal für die Vernichtung des Jesidentums gekommen sind. Deswegen hatten die haben sich unsicher gefühlt und dann einfach geflüchtet. Aber die waren nicht, die hatten deren Häuser, die haben versucht, dann alles mitzunehmen und einfach ohne Druck zu fliehen, nicht wie wir, dass wir auf einmal angegriffen wurden, nur ein bisschen Klamotten einpacken und dann fliehen. So war es bei denen nicht. Die haben sich dann so für sich dann entschieden und hatten Zeit, dann zu fliehen, sozusagen. Das waren aber dann auch Jesiden, die Das waren auch geflohen sind. Jesiden. Das heißt also, im Grunde genommen bist du sozusagen weiter in deinem Dorf geblieben, also in der jesidischen Gemeinschaft und so in einer ja, homogenen Genau. Welt, die dir vertraut ist. Genau. Also. Okay, aber trotzdem hattet ihr dann die Überlegung oder Bedürfnis oder Wunsch, dass ihr Türkisch lernt, weil ihr hattet schon irgendwie dann Ja, Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft, die ja türkisch war dort. tatsächlich in diesem Jahr bin ich nicht einmal aus dem Lager gegangen. Ah ja. Ich war die ganze Zeit, ich habe nur mein Lehrer war Türke, außerdem habe ich keinen Türke gesehen. Ach so, In also diesem, der Lehrer kam doch von außen ins genau, Lager. nur der Lehrer kannte ich aus, also mit der türkischen Gesellschaft hatte ich nichts mit zu tun. Mein Bruder ist ein paar Mal zum Einkaufen gegangen in die Stadt, außerdem wollte ich auch nicht. Wollte ich nicht. Hättest du dich unsicher gefühlt, wahrscheinlich, ne? Glaube Nach ich. all dem, was ihr schon erlebt habt. Ein Lehrer ist einmal zu meinem Vater gekommen und gesagt, warum ich so in der Schule. Ich habe als Schülerin sehr gut mitgemacht, aber Freunde oder so offen war ich nicht. Ich war fast immer in Pausen und so auch alleine. Wenn ich nicht reden musste, dann redete ich auch nicht außerhalb vom Unterricht. Dann ist er zu meinem Vater gekommen und hat gesagt, Silber ist immer so alleine und die nimmt keine Freunde auf und möchte sie einfach nicht. Und dann habe ich auch zu ihm gesagt, wenn ich den Grund weiß, dann komme ich zu ihnen und sage ich ihnen. Aber im Nachhinein habe ich auch verstanden eigentlich, warum das so war. Also ich wollte mich mit Menschen einfach nicht verbunden, weil ich davon bewusst war, dass ich die verlassen werde. Wir werden nicht zusammenbleiben. Alle waren Flüchtlinge und wir haben jeden Tag davon geredet, wie wir dann nach Deutschland kommen zu meinen Schwestern oder auch andere Familien. Ja, ich habe da eine Bekannte, wollte ich dahin und der hat mir das erzählt, dass wir dahin gehen. Oder Österreich hat solche Gesetze für die Flüchtlinge, Deutschland hat sowas, da sind so viele in Schweiz, da sind so viele. Also jeder wollte da weg. Und ich wusste, dass ich irgendwann mal die verlassen werde. Ich wollte mit Menschen einfach nicht verbunden sein, die ich irgendwann auf jeden Fall verlassen werde und nicht mehr sehe.